Wollte jetzt der bayerische Staat mit seinen Machtmitteln die Lösung der innerdeutschen Verhältnisse in deutschvölkischem Sinne in die Hand nehmen, so zweifelte ich nicht an dem Gelingen. Es musste im Norden einen mächtigen Widerhall finden, wenn Norddeutschland klar sah, dass sie eben in diesem Sinne erfolgte, nämlich zusammen mit dem bayerischen Staat, was für mich Voraussetzung für meine Mitarbeit war und mit sämtlichen vaterländischen Verbänden. Wenn ich von einer solchen politischen Lösung spreche, so dachte ich nicht an Ströme von Blut, sondern an einen Druck der Machtmittel des bayerischen Staates, verstärkt durch die vaterländischen Verbände, auf die Reichsregierung, und zwar ausgeübt von der bayerischen Staatsgewalt. Je größer dafür die propagandistische Vorarbeit sowohl in Bayern als auch namentlich in Norddeutschland war, desto eher musste der Druck auf Berlin wirkungsvoll werden. Diese Propagandaarbeit musste, und das habe ich auch General von Lossow gesagt, Hitler überlassen und sofort durch ihn in Angriff genommen werden. Meiner Niedergeschlagenheit am Morgen war Beruhigung gewichen. Mit besonderer Eindringlichkeit nahm ich in den folgenden Tagen Kenntnis von den Funksprüchen und Erklärungen der Regierungen in Berlin und München und der Generale von Seeckt und von Lossow, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig ließen. Sie erinnerten an Notenaustausch und Depeschenwechsel zweier feindlicher Mächte vor Kriegsbeginn. Es muss daran erinnert werden, denn unsere Zeit ist so kurzdenkend, besonders wenn sie vergessen werden will. Mit Spannung sah ich die Entwicklung der Verhältnisse der Infanterieschule. Hier folgten die bayerischen Offiziere dem Befehl des Generals von Lossow und entzogen sich somit dem Befehle des Kommandeurs der Infanterieschule. Dieser suspendierte sie vom Dienst, um sie einige Tage später wieder reumütig einzustellen. General von Lossow habe aus vaterländischen Gründen gehandelt. Berlin hat vor München kapituliert, ohne über papierne Einsprüche hinauszukommen. Ein schwerwiegender Schritt in der historischen Entwicklung Deutschlands schien mir geschehen, der sich verhängnisvoll auswirken musste. Das konnte nur dadurch vermieden werden, dass die staatliche Gewalt Bayern an dem Ziel, das General von Lossow am 21. Oktober festgestellt hatte, auch festhielt. Ein Besuch Lossows bei mir bereits am 23. bestätigte mir das. Ich beziehe mich nunmehr darauf, was in der gestrigen Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesprochen worden ist. Ich erwähne, dass ich von den Vorgängen vor dem 22. Oktober im Wesentlichen nichts gehört habe. Ich kannte nicht die Schriftstücke, die gestern hier verlesen wurden. Für die Zeit nach dem 22. war ich im Wesentlichen nicht besser unterrichtet. Ich konnte mir aber ein allgemeines, zutreffendes Bild von dem machen, was beabsichtigt war. Und zwar habe ich Angaben darüber nur vom General von Lossow selbst erhalten. Im Allgemeinen erschien General von Lossow die wichtigste Frage die, wie sich die nördliche Reichswehr, in Sonderheit General von Seeckt, gegenüber dem Drucke verhalten würde. Ich konnte ihm hierüber meine Ansichten aussprechen. Wenn General von Lossow der Öffentlichkeit und in seinem Bericht gesagt hat, ich hätte dabei gemeint, die Reichswehr stehe hinter mir, so ist das durchaus unrichtig. Ich habe mich nie darum bemüht. Ich führte vielmehr nur an, dass, wenn der Druck von der bayerischen Staatsgewalt mit der bayerischen Reichswehr und den vaterländischen Verbänden Bayerns ausgeübt würde, dass er dann auf einen Widerstand nicht treffen würde. Nicht mein Name, sondern die von Hitler und meinen Namen getragene Bewegung würde in diesem Falle mit dazu beitragen, dieses Vorgehen gegen die von der bayerischen Staatsgewalt gewollte Bewegung auszuschließen. Auch hatte General von Seeckt sich in den Kapp-Tagen mit dem Einmarsch der Marinebrigade abgefunden und das vom Reichswehrminister Noske beantragte bewaffnete Einschreiten abgelehnt. Ich glaube also, dass unter diesem Druck die Reichsregierung abtreten und man mit General von Seeckt verhandeln werde. General von Lossow war skeptischer. Er sagte mir, General von Seeckt müsse gezwungen werden. Ich meinte, das würde ihm so nicht gelingen. Das einzig Mögliche war, durch eine Tat der bayerischen Staatsgewalt in München General von Seeckt vor dem Entschluss zu stellen. Das genügte indes Lossow nicht. Er meinte, dass, wenn General von Seeckt nicht zu gewinnen sei, mit General Behrendt, dem Kommandeur des Wehrkreiskommandos 1, Verbindung werde aufgenommen werden müssen. Ich weiß aber nicht, was von Lossow nach dieser Richtung ihn veranlasst hat. Er sprach mir bei seinem Besuchen zweimal davon. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. Ich wies immer wieder auf die Notwendigkeit hin, der Propagandaarbeit freie Bahn zu lassen. Je mächtiger die geistige Bewegung war, desto wahrscheinlicher war es, dass der Druck der bayerischen Staatsgewalt sich ohne weiteres durchsetzte. Auch Lossow hatte ja eingesehen, dass es notwendig sei, nicht nur den Marxismus durch Not und Gewehr totzuschlagen, sondern auch dem Volke etwas anderes dafür zu geben, wie das nur die völkische Bewegung tut. Leider geschah auf dem Gebiet der Propaganda nichts. Nur in den kritischen Tagen um den 20. bis 22. Oktober war Hitler eine Versammlung als Begrüßungsabend für Rosbach gestattet. Ein Zeichen, dass jedenfalls damals die bayerische Staatsgewalt diese beiden Männer brauchte. Im Übrigen wurde aber Hitler und seine Bewegung, und das war bei der Einstellung der bayerischen maßgebenden Stellen, einschließlich des Generalstaatskommissariats verständlich, innerlich abgelehnt. Ich hielt das für im höchsten Maße illoyal und habe General von Lossow gegenüber dem auch Ausdruck gegeben. In meinem Glauben an ihn dachte ich, er täte alles, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Für im gleichen Maße illoyal hielt ich das Verbot der Hitler-Versammlungen am 30. Oktober oder 1. November. Ich muss hier, um später den Zusammenhang nicht zu unterbrechen, eine Episode einstimmen, der Herr Staatsanwalt eine hohe Bedeutung beimisst. Es handelt sich um den Besuch von einigen Offizieren der Infanterieschule bei mir am 4. November auf Bitten Rosbachs. Rosbach war monatelang in Leipzig in Untersuchungshaft gewesen. Er hätte versucht, hieß es, in der Reichswehr aufreizende Lehren zu verbreiten. Wie viele hier in München saß auch er unschuldig im Gefängnis. Er wurde im Oktober entlassen und sollte bei seiner Entlassung in Schutzhaft genommen werden, genauso wie wir es hier erleben. Er fand Zuflucht in München, sprach auch auf dem Generalstaatskommissariat vor und bekam die Erlaubnis, hier zu bleiben. Ein besonderer Begrüßungsabend wurde erlaubt. Bei mir war Rosbach gleich nach seinem Eintreffen einmal zum Tee. Er bedankte sich bei mir für verschiedene Freundlichkeiten während seiner Gefangenschaft. Persönlich ist er mir seit seinem vielversprochenen, trotz Noss geschneidig unternommenen bekannten Zug von Thorn in das Baltikum gut bekannt. Er hat sich mir stets als Ehrenmann gezeigt, der nicht aus persönlichen Gründen, sondern der Sache zulieb arbeitet. Dass er Anhänger der nationalsozialistischen Bewegung ist, war mir bekannt. Was er hier im Einzelnen getan hat, weiß ich nicht. Als er mich bat, ich möge doch einige Offiziere der Infanterieschule empfangen, die meine Ansicht von der völkischen Bewegung gerne hörten, sagte ich auf mehrmaliges Bitten, 5 bis 6 Herren könnten am 4. November abends 6.15 Uhr Minuten zu mir kommen. Es waren ein Rittmeister, 2 Oberleutnants und 3 Leutnants. Ich fragte sie, was sie eigentlich wollten, und sprach dann auf ihren Wunsch über meinen Aufsatz »Die völkische Bewegung«, den ich kurz vorher veröffentlicht hatte. Es steht wohl nichts darin, was nicht zu vertreten ist. Dagegen steht aber in der Anklageschrift etwas, worüber ich aufs Tiefste erstaunt war. Ich hätte vor den Herren von einer weiß-blauen Gefahr gesprochen. Den Ausdruck, meine Herren, kenne ich nicht.